alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Bitte beachten Sie die Sitzordnung in unserem Theatersaal. Die mit einer roten Schleife markierten Plätze in den vorderen Sitzreihen sowie in der Mitte sind ausnahmslos für Kinder reserviert. Erwachsene, auch mit Schoßkindern, nehmen bitte seitlich sowie in den hinteren Reihen Platz. Herzlichen Dank. Du gehst mit der Barbara vor. In den vorderen Sitzreihen dürfen nur die Kinder sitzen. Wie werde ich meinen Platz finden? Vorne. Philipp, stopp, du hast die Karten. Nein, du kommst da nicht mehr rein. Ha? So, man sucht dir einen Platz. Dankeschön. Durchgewiesen sind und heißt, dass du schon fertig. Dankeschön. Geh mal hinauf, oder? Wo willst du gehen? Vorne oder hinten? Ja, du musst schauen, dass da, du vorne. Für die Elisabeth. Ja, gehst du da. Durch, da. Nimm runter. Die Elisabeth sitzt auf Barbaras Schoß. Elisabeth. Ja, dann komm zu mir und setz dich zu mir auf die Schoß. Ich setze mich nach hinten. Komm. Da ist kein Bahn, auf dem Sitz. Habt ihr Glück. Also die zweite Reihe ist noch frei. Wollt ihr in der zweiten Reihe sitzen? Also ihr bleibt allein vorne sitzen. Wir sitzen dort hinten, ja? Ja. Gebt ihr mir die Karten? Oder wollt ihr es halten? Sorry, was gehst zum Team und ich sitze hinten, ja? Dann auch. Alles okay. Jonas. Der Jonas war noch nicht, da müssen wir mal hinten sitzen. Schau, vielleicht kann die Dame um eins rüberrutschen. Wollt ihr hinterher setzen? Schau, passt alles. Achso. Ja, das ist die Idee dahinter, Mäusel. Jetzt musst du da hinten sitzen. Ja, das ist ja noch nie war. Entschuldigung, wir machen eine Sendung über, wie Menschen im Theater Sitzplätze finden. Und im Kindertheater ist besonders interessant, weil da die Kinder vorn immer sitzen und die Erwachsenen hinten. Wie haben denn Sie das jetzt erledigt mit Ihren Kindern? Warum sitzen Sie? Die Kinder sitzen bei uns da, eben uns in der gleichen Reihe. Und mein Kind ist das erste Mal, somit sitzt er nicht vorne alleine. Ja. Meiner sitzt vorne, weil vorne sind die Plätze für Erwachsene besetzt und er soll ja was sehen. Deswegen. Und heute sitzt er neben seinem Freund. Ich sitze in derselben Reihe am Rand, auf einem freien Platz. Sechste Reihe. Wir haben nur einen Kompromiss für beide Kinder finden müssen. Es ist schwierig, nachdem da rote Schleifen sind, kann man jetzt nicht daneben sitzen. Naja, da gibt es rote Schleifen, da sitzen die Kinder, daneben gibt es drei Plätze für Erwachsene, da muss man eine Lösung finden. Ich zeig dir, wo ich mich hinsetzen muss. Da in der zweiten Reihe. Also vorne können die Erwachsenen nicht sitzen, da kannst du in der zweiten Reihe sitzen. Da ist noch Platz, gell? Nein, schätze, das geht nicht. Alleine oder du setzt dich zu mir nach hinten. Schau, ich zeig dir mal, wo ich mich hinsetze. Da willst du dich auch setzen. Bist du sicher, dass du da was siehst, Leon? Hm? Du brauchst überhaupt keine Angst. Nein, schon. Nein. Sie hat ihn gefunden. Die Linda hat ihn gefunden. Denke ich schon, ja. Wenn sie Linda ausgesucht hat, werden die passen. Wir sitzen in der zweiten Reihe. Die Linda sitzt neben mir und sie wollte heute, dass ich neben ihr sitze. Jetzt haben wir uns diesen Platz ausgesucht. Wir sitzen, also ich sitze ganz am Rand und die Linda neben mir. Bröckel und die Nuss. Von der Hausmauer ist ein großes Stück Putz heruntergebröckelt. Für Tobias sieht der Fleck wie ein Hund aus. Er begrüßt ihn jeden Tag, aber Tobias weiß nicht, dass in dem Fleck ein Geheimnis steckt. Hallo Hund. Hallo Tobias. Hallo. Ich bin hier, direkt vor dir, auf der Wand. Du sagst immer Hund zu mir, aber eigentlich heiße ich Bröckel. Du kannst reden? Ja, ich bin ein Mauerfleck und ich kann reden, aber das erkläre ich dir später. Diese Beobachtung stimmt vollkommen und wenn wir ausverkauft sind, dann zeichnet sich das auch schon viel früher ab. Also dann sieht man schon eine richtige Schlange sich vor die Tür stellen. Das kann auch schon manchmal sogar eine halbe Stunde vorher anfangen. Da ist vielleicht noch nicht eine Schlange, aber da gibt es schon Leute, die sich vor die Tür stellen. Also wir haben an sich spezielle Plätze, die extra für die Kinder markiert sind. Die haben eine rote Schleife und die sind in den ersten zwei Reihen und auch in der Mitte in den Folgereihen. Und da sitzen eben dann die Kinder. Das wird vorher auch nochmal durchgesagt mittels Lautsprecher, dass die bitte für die Kinder frei zu halten sind. Das funktioniert mittlerweile eigentlich sehr gut. Kann ich auch sagen, weil also wir hatten früher das alles ein bisschen anders geregelt. Wir hatten zwar schon noch eine Durchsage, aber die wurde erst drinnen abgespielt. Das war mal von Nachteil, weil dann haben sich die Leute immer schon gleich irgendwo hingesetzt und sich dann umsetzen ist halt fast unmöglich. Und mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, das kann durchaus sein. Wir haben nur... Ich denke, dass es sich in den Jahren ein bisschen geändert hat und für uns hat sich diese Lösung jetzt einfach als bessere Lösung gezeigt und erwiesen, ja. Genau, aber das ist vor allem auch darum, damit wir auch flexibel auf die Bedürfnisse von den Eltern, die Kinder eingehen können. Denn im Vorfeld wissen wir nicht, wenn zur Reservierung hineinkommt, wie alt ist das Kind, wie viel Theatererfahrung hat es, möchte es gerne vorne schon alleine sitzen oder sitzt es lieber neben Mama und Papa. Und so haben wirklich Familien die Möglichkeit, das flexibel am Tag direkt noch zu besprechen mit den Kindern und dann auch noch spontan, wenn es sein muss, umentscheiden. Und dadurch können wir wirklich sehr gezielt auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern eingehen. Mit dem Sitze finden, ich glaube, wenn man mal dann einen Platz gefunden hat, wo man gerne sitzt, dann schaut man auch, dass man immer wieder den bekommt. Das heißt, viele werden vielleicht auch schon Lieblingsplätze haben, wo sie etwas suchen hinzukommen, aber das kann ich jetzt nicht sagen, ich kann es nur mutmaßen. Ich bin immer recht gerne hinten gesessen, weil ich dann alles im Überblick hatte. Ja, da kann ich dir nur beipflichten, aber ich muss auch sagen, ich glaube, gerade in der Schule ist es genau umgekehrt als im Theater, weil in der Schule sind die hinteren Plätze sehr beliebt, weil man auch nicht so auffallen möchte bei den Lehrern, nicht unbedingt gleich in der ersten Reihe sitzen möchte. Und im Theater möchte man ja alles mitbekommen, dadurch weiter vorne sitzen. Also das ist halt einfach genau umgekehrt, meiner Meinung nach. Das stimmt, ja. Bin ich auch eher hinten gesessen, aber es kam auch schon vor, dass ich in der ersten Reihe gesessen bin. Das hat immer gewechselt. Es ist vor allem, finde ich, schon wichtig, aber ich glaube, also wir haben jetzt mit dem Konzept, dass wir haben, eine tolle Lösung für unser Theater gefunden und sind sehr zufrieden damit. Das heißt, dies wird auch in Zukunft so beibehalten werden. Mit dem leben wir ganz gut und wir sind ganz zufrieden mit dem Konzept, das wir jetzt entwickelt haben. Die Eltern sehen das als sehr wichtig, wo ihre Kinder sitzen, dass sie wirklich gut etwas mitbekommen. Also ich finde, es ist eine recht wichtige Frage. Für die Kinder auch, wobei ich glaube, die denken manchmal im ersten Moment gar nicht, dass sie jetzt in der ersten Reihe unbedingt sitzen möchten, sondern einfach möglichst nah bei den Eltern. Ja, der Körper hat auch alle, wenn man hinkommt. Ja, ich habe mir gedacht, der hat vielleicht das mal so hergestellt auf seinem Winkel. Ja, nein, das ist ja nicht herbezüglich. Ja, wir sind ja springen. Wo wir sonst machen, ist es nicht. Ja, weil sie mich so angeregt haben. Ja. Aha, haben sie auch einen fixen Platz gehabt. Da sind die Eltern gesessen und da rundherum sind die Kinder gesessen. Da waren die Großeltern da waren, sind sie auch beim Tisch gesessen, nicht? Und wenn das Gesinde, was früher war im Haus, das ist auch beim Tisch gesessen, bei uns zum Beispiel. Aber wenn das in manchen anderen Häusern, ist das Gesinde irgendwo weggesessen. Die Angestellten. Meistens sind die Alten, die Ausnehmer, extra gesessen. Die vorher die Besitzer waren, die sind öfter allein auf den Tischl gesessen. Angrenzt für die anderen, dass sie nicht mehr mitreden haben können, so quasi oder wie, ich weiß nicht. Wir haben einen Nachbarn gehabt daheim, da sind die Alten auf den Tischl gesessen. Extra. Und haben auch zum Kirchenfahren einen Anspanner gehabt.